Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Gerade in den letzten Jahren haben es neue Bands aus Island auch international zu einiger Popularität gebracht. Moom, besonders Sigur Rós. Aber fragt man nach dem bis heute bekanntesten Island-Export, was Popmusik angeht, so würde wohl zu 100% die Frau genannt werden, um die es heute 2 Stunden lang geht. Unser Thema bis 3 Uhr, Stimme, Club und Kunst, die isländische Sängerin Björk. Accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape. Es geht also um Björk. Björk Gudmundsdóttir, geboren am 21. November 1965 in Reykjavik. Wie man lesen kann, ist sie in einer Art Kommune, Wohngemeinschaft aufgewachsen, wo von morgens bis abends Musik lief. Jazz, Klassik, Schlager, Pop, alles durcheinander. Sie selbst besuchte als Kind jahrelang eine Musikschule, auf der sie Klavier spielen lernte. In Island war sie dann eine Art Kinderstar, als 1977 ihre LP Björk veröffentlicht wurde. Sie sang Coverversionen, unter anderem Beatles-Songs, unterstützt von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. So ganz war das aber wohl nicht das Richtige, denn Ende der 70er, Anfang 80er Jahre ging es für sie musikalisch mehr in Richtung Punk. Ihre ersten Bands hießen Exodus und Tipi Tikaras. Mit ihrer dritten Kukl, K-U-K-L, veröffentlichte sie zwei Alben beim Londoner Crass Plattenlabel 1984 und 86. Von der ersten, The Eye, spiele ich gleich etwas. Und da springt uns der Geist jener Zeit nach Punk geradezu archetypisch entgegen. Und es ist schon eine andere Art Musik als eben zu Beginn das Yoga gute 10 Jahre später. Aber immer ist es die Stimme Björks, hier mit ihrer früheren Band Kukl. I'll be back, promise. Of course. confused. Let me hear math yet after. There's definitely no logic to human emotions, but yet so irresistible. Then I'm me and Mephia Jam, and there is no man that I'm sure to. They're terribly moody. Human behavior, then all of a sudden turn happy. Me and Meth get after, but oh, to get involved in the exchange of human emotions is ever so satisfying. That I'm me and Meth, yeah. Ich habe ja schon viele Soundcheck-Sendungen zusammengestellt, aber für kaum eine hatte ich so dermaßen viel Material zur Verfügung wie heute für Björk. Bücher, Zeitschriften, Artikel, Rezensionen. Nochmal schnell bei Google reingeklickt, da bringt es Björk auf knapp 2 Millionen Einträge. Und dann natürlich und zuallererst die Musik. Ihre regulären Alben, dazu massenhaft Remix-Versionen, Live-Aufnahmen, Raritäten, Verstreutes. Bei der Musikauswahl konnte ich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wie auch immer, ich habe versucht, Björk in allen Facetten ihrer Musik zu berücksichtigen. Nach einem Lied ihrer frühen Band Kukel, eben Human Behavior, im Original steht es am Anfang ihres Debütalbums von 1993, eben aber Human Behavior in einer akustischen Live-Aufnahme, eingespielt am 13. Oktober 1993 für Planeta Rock, einer Sendung im spanischen Fernsehen. Sie hat sich ja auch schön bedankt. Und schon wird es wieder ganz anders. Geht es nach dem Titel dieser Sendung Stimme, Club und Kunst, so betreten wir jetzt die Abteilung Kunst. Im Sommer dieses Jahres erschien mit Drawing Restraint 9 das vorerst letzte Björk-Album. Dieser Soundtrack ist Teil einer Kunstausstellung ihres Freundes, Lebensgefährten, mit ihm zusammen hat sie auch eine kleine Tochter, Matthew Barney. Neben diesem Film Drawing Restraint 9 gehören unter anderem auch noch Installationen und Performances zu dieser multimedialen Ausstellung. Hier also ein Ausschnitt aus dem Film-Soundtrack von und mit Björk. Let's go. passerem maybe. Zuerst Storm, so hieß der Ausschnitt aus Drawing Restraint 9, dem Soundtrack zu einem Film von Matthew Barney als Teil einer Kunstausstellung. Danach Possibly Maybe. Wie so viele Björk-Lieder ist auch dieses gleich mehrfach neu bearbeitet worden. Und allein drei dieser Remix-Versionen finden sich auf einer Maxi-CD. Wenn man alle Remix-Produzenten von Björk-Stücken mal untereinander schreiben würde, käme man auf eine lange und illustre Liste. Allein hier eben auf dieser CD-Maxi stehen Dallas Austin, Telvin Singh und Mark Bell von LFO. Der hat eben den sogenannten Lucy-Mix hergestellt. Und das Original klingt so. Noch einmal Possibly Maybe, diesmal vom Post-Album 1995. Possibly, maybe, possibly, maybe, probably, maybe. Possibly Maybe und Hyper Ballad. Das waren jetzt zwei Lieder aus Post, Björks zweitem Soloalbum von 1995. Sie hat es, wie auch schon Debut, zusammen mit Nellie Hooper produziert. Der war Anfang der 90er Jahre einer der angesagtesten neuen Produzenten in England. Bekannt unter anderem durch Soul to Soul und besonders durch das erste Massive Attack Album. Björk hat es immer verstanden, jeweils hipsten dem angesagten Produzenten bzw. Remixer für sich zu gewinnen oder hat, wie jetzt gleich, einen großen Alten reaktiviert, wie Eumir Deodato, geboren in Rio de Janeiro, der aber seit Ende der 60er Jahre von New York aus operierte. Sein größter Hit war seine Interpretation von Also sprach Zarathustra. Und so ähnlich wie 1972 klang es plötzlich auch bei Björks Isobel, im Original auch vom Postalbum, hier im Deodato-Remix. We'll be right back. über 6 und unter 2 Minuten. Über 6 Björks Isobel im Diodato Remix, danach ein kurzes instrumentales Blockflötenstück, gespielt von Björk, Glora, mitenthalten auf einer Maxi mit dem Hauptlied Big Time Sensuality. Und nach diesem kleinen Intermezzo wieder zu einer größeren Produktion, nicht von Björk selbst, sondern von 808 State. Das war eine Gruppe, ein Projekt aus Manchester, die Ende der 80er, Anfang 90er Jahre mit als erste Club und Song Elektro und Stimmen miteinander verbanden. Und die holten sich für einige Stücke eben auch Björk als Gastsängerin. Sie war damals noch bei den Sugar Cubes, interessierte sich aber mehr und mehr für diese neue Art Clubmusik, Popmusik. Aufgenommen 1990, Björk hier vom 808 State Album Excel, das Stück Q-Mart. Im Soundcheck geht es heute um die isländische Sängerin Björk. Nach ihrem Beitrag als Gastsängerin auf einem 808 State Album zum Schluss der ersten Stunde noch einmal zwei Remix-Versionen ihrer eigenen Stücke. Zunächst eben Venus as a Boy im Michael Riley Mix, lässig vor sich hin, groovend. Etwas digital zerhackter geht es da schon bei All is Full of Love zu. Original vom dritten Soloalbum Homogenic, hier bis zu den Nachrichten im Remix des süddeutschen Produzenten-Remix-Duos mit Namen Funkstörung.